Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Pottwichtel-Episode des Gabelbissen-Podcasts. Heute ist der Thomas nicht da, dafür haben wir quasi sein Studio übernommen und wir sind die drei fleißigen Wichtel, nämlich in der Form von mir und dem Elben. Servus. Und dem... Name vergessen. Zwerg. Als der Wichtel. Nee, du bist der Zwerg. Ach ja, genau, ich bin der Zwerg. Du bist der Wichtel. Genau. Und wir haben uns überlegt, Österreich, das hat ja viel mit Kaisertum und sowas zu tun. Und da haben wir uns überlegt, dass wir uns da einen schönen Film angucken können. Wichtel, was hast du uns denn da mitgebracht? Einen kulturellen Leckerbissen sozusagen, um beim Essen zu bleiben. Ja, und wir haben uns den wahrscheinlich erfolgreichsten deutschen und österreichischen Film herausgesucht, nämlich Sissi, die junge Kaiserin, beziehungsweise nur Sissi, die junge Kaiserin war ja der zweite Teil. Und das ist ein Film aus dem Jahre 1955 und erzählt die Geschichte von Sissi, also Elisabeth, wie sie zur Kaiserin von Österreich wurde. Und passt auch immer so gut in die Weihnachtszeit, weil diese Sissi-Trilogie wird immer sehr gerne um die Feiertage herum wiederholt im Fernsehen. Und da kann man jetzt nochmal auch in Weihnachtsgefühlen schwelgen. Ja, gehört schon irgendwie so ziemlich bisschen zu Weihnachten. Ist schon so ein bisschen fast wie das österreichische 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Ja, das wäre dann die sächsische Variante oder ist doch Ostdeutsch oder was ist das? Tschechisch. Tschechisch, ah ja, also irgendwas mit DDR war's, hatte ich in Erinnerung. Tschechien, Tschechoslowakei haben nicht zur DDR gehört, aber okay. Osten halt, ist doch egal. Und ja, Sissi, wie bekannt, wurde von Romy Schneider gespielt. Und ich werde jetzt erstmal was zur Handlung erzählen. Die ist eigentlich ziemlich einfach. Wir fangen an in Schloss Possenhofen, dem Sommersitz des Herzogs Max von Bayern. Und wir treffen ihn an, wie er angelt und seine Schar von Kindern, die herumtollen. Und dann werden sie von der Frau von Herzog Max, nämlich Herzogin Ludovica, zum Mittagessen gerufen. Und es gibt natürlich, wie es in Bayern nicht anders üblich ist, Weißwürste. Und die werden mit den Fingern gezuzelt. Übrigens, Entschuldigung, ja? Muss ich dich berichtigen, es war Frühstück, weil Weißwürste isst man nicht nach 12, zumindest nicht in Bayern. Okay, ja, das im Film kam es mir so vor, als wäre das Mittagessen, weil das war ja schon etwas... Nee, das ist okay. Frühstück gewesen. Okay, gut, dann war es Frühstück, Entschuldigung. Und treffen das erste Mal auf Sissi, die von ihrem Ausritt zurückkommt und erstmal waghalsig über die Rosenhecke springt. Und wir lernen sie als sehr ungezwungene, tierliebe, naturliebe junge Frau kennen. Sie ist in dem Film ja schon etwas älter, so man schätzt sie so um die 20 oder könnte auch 25 sein. In Wirklichkeit war sie zu dem Zeitpunkt erst 15. Mhm. Und die Mutter, Herzogin Ludovica, erhält dann einen Brief von ihrer Schwester, der Kaiserin Mutter, Erzherzogin Sophie, die Mutter des österreichischen Kaisers Franz Josef ist. Und die sucht für ihren Sohn eine geeignete Braut. Und da hat sie sich für die älteste Tochter von Herzog Max, nämlich Helene, entschieden. Und auf der Geburtstagsfeier des Kaisers in der Sommerresidenz Bad Ischl soll dann die Verlobung bekannt gegeben werden. Nene ist und ihre Mutter sind erstmal sehr begeistert davon, aber sie wollen es vor Herzog Max geheim halten. Deshalb nehmen sie Sissi mit, um das so als ganz normalen Ausflug zum Geburtstag des Kaisers zu tarnen und nicht als irgendwelche Heirats- oder politischen Intrigen dahinter zu vermuten. Und wir haben dann noch ein kurzes Zwischenspiel in Wien, wo die Erzherzogin Sophie ihrem Sohn den Plan vorschlägt und schon eigentlich alles festgemacht hat. Er ist erstmal nicht so begeistert davon, weil er ist auch so ein Romantiker und findet das nicht so toll, aber fügt sich dann. Wir lernen dann auch noch, dass er ja ein sehr gütiger Kaiser ist und er musste jetzt Todesurteile unterschreiben, aber er verweigert das, weil er erstmal die Menschen kennenlernen will. Also wird er so als idealer Monarch dargestellt. Und ja, dann kommen wir eigentlich schon zum Haupthandlungsort, nämlich Bad Ischl. wo wir erstmal die Anreise von Sissi, Helene und ihrer Mutter Ludovica sehen, wie sie ihre Residenz, ihr Gasthaus beziehen. Und Sissi wird dann verboten, an irgendwelchen gesellschaftlichen Ereignissen teilzunehmen, also nicht am Kennenlernen, am Nachmittagstee und auch nicht an einem festlichen Geburtstagsball, denn sie ist ja so ungezügelt und noch so jung und weiß sich nicht am Hofe zu benehmen. Und deswegen wird sie in ihr Zimmer eingeschlossen. Und Helene und ihre Mutter gehen dann zum Empfang und Sissi, natürlich finde ich, wie sie ist, klettert sie aus ihrem Zimmer und geht erstmal zum Postamt, denn dort benutzt sie eine ganz neue Technologie, nämlich das Telegrafieren, und lässt dort zum Herzog Max nach Bayern telegrafieren, weil sie ja ihren Vater so vermisst. Und währenddessen kommt ihr der Gendarmerie-Major Böck auf die Schliche, der von der Erzherzogin eingewiesen wurde, dass er mögliche Attentäter, die nach dem Leben des Kaisers trachten, was ja in der Zeit nicht so unüblich war, aufhalten sollte. Und er verdächtigt dann sofort Sissi, weil er ja nicht weiß, dass sie auch eine Prinzessin ist. Und verfolgt sie dann, und das ist so ein bisschen der Comic Relief dieses Films. Und sie geht dann auch angeln, und während sie am Fluss angelt, fängt sie sozusagen den Kaiser, indem sie mit ihrer Angelrute ausholt und die sich im Gehrock des Kaisers verhakt, und er erkennt sie nicht, aber er ist ganz angetan von ihr und geht dann mit ihr das letzte Stück nach Bad Ischl zurück. Und dort kommen sie sich so ein bisschen näher, und er lädt sie dann zur Jagd ein. Er möchte am Nachmittag dann noch jagen gehen. Und während sie auf dieser Jagd sind, springt dann sozusagen der Funke über und sie verlieben sich ineinander. Und Franz erzählt dann, dass er sich ja eigentlich jetzt mit der Nene verloben soll. Und weil Sissi aus Loyalität ihrer Schwester gegenüber da jetzt ihr nicht ins Gehege kommen möchte, flieht sie vor dem Kaiser. Und er steht da etwas betröppelt da. Und dann kommen wir zum Finale, dem Geburtstagsball, wo dann Sissi dann doch eingeladen wurde von der Erzherzogin. Und dort löst sich das dann auf. Also Franz erkennt sie wieder und macht da noch eine kleine Späße, aber stellt sie da jetzt auch nicht bloß. Und während des Balles ist dann so ein Hin und Her gerissen. Der Franz möchte jetzt sich mit Sissi verloben. Und die Erzherzogin Sophie ist ganz und gar nicht davon angetan und nimmt Sissi in Augenschein und fragt sie dann, ja, welche Sprachen sprichst du denn? Und sie sagt dann ganz stolz Englisch und Französisch, und die Erzherzogin meint dann, aber das bringt dir in Österreich nichts, du musst Ungarisch und Slowenisch können. Und hält Sissi für sehr kritisch und eine ungeeignete Braut. Aber das stört Franz nicht, und er hält dann um ihre Hand an, und damit endet dann die Szene mit einem großen Feuerwerk in Bad Ischl. Und zum Schluss gehen wir dann nochmal zurück nach Possenhofen, wo Sissi dann doch erste Zweifel bekommt. Sie muss jetzt ihre Tiere zurücklassen, ihr ungezwungenes Leben in Possenhofen, frei von irgendwelchen höfischen Zwängen. Auch ihr Vater hat ja immer eine sehr lockere Autorität mit ihr gehabt. Und die Nini, ihre Schwester, ist gekränkt und ist nach Potsdam geflohen, und es löst sich dann alles auf, als sie dann mit ihrem neuen Verlobten, nämlich dem Prinzen von Thurn und Taxis, zurückkommt. Und ja, sie hat jetzt auch ihre eigene Liebe gefunden, und sie reist dann mit dem Raddampfer Franz Josef von Straubing nach Wien auf der Donau, und der Film endet damit, dass sie im Stephansdom heiraten. Und Happy End für diesen Film haben. Jo, das ist der Klassiker, ne? Also, ja. Der Filmklassiker. Also, was ja da so ein bisschen interessant ist an der ganzen Geschichte, ist natürlich, dass Romy Schneider und eben die Sissi doch teilweise dann so in ihrer Geschichte ein bisschen was gemeinsam hatten, ne? Inwiefern? Ja, halt eben, dass Romy Schneider eben Probleme hatte, die Sissi genauso, dann so bis, also so kurz vor ihrem Ende, wo sie gestorben sind und so. Also ja. Man spricht da eben gewisse Parallelen einfach zu. Ja, also es gibt eine Aussage von Romy Schneider, dass sie sagt, die Rolle der Sissi bappt ihr an wie Grießbrei, weil jetzt natürlich nur auf diese eine Rolle reduziert wurde nach dem Film. Karl-Heinz Böhm, der den Kaiser Franz Josef gespielt hat, hat das sehr geschickt gemacht. Der hat 1959 in einem britischen Psycho-Thriller, nämlich genau Auge der Angst. Karl-Heinz Böhm spielt 1959 in Auge der Angst einen Mörder, der den Tod der Frauen, der mordet, auf Film festhielt. Und das hat so einen großen Skandal ausgelöst, dieser Film, dass Karl-Heinz Böhm nicht mehr oder ganz und gar nicht mehr auf die Rolle von Kaiser Franz reduziert wurde. Der hat das schnell abgestreift. Aber du hast recht, Romy Schneider blieb Sissi sehr lang haften. So. Wollen wir jetzt vielleicht erstmal unsere allgemeine Bewertung zu dem Film abgeben, wie er uns denn gefallen hat? Ja, dann fang doch mal an, Zwerg. Ja, also mir hat der Film, ich sag mal so diplomatisch, ich kann nachvollziehen, warum der Film vielen gefällt. So, der hat einfach viele, viele Dinge drin, die einfach zu so einem klassischen, ja, quasi schon Märchenfilm gehören. Auch wenn mir da das zum Teil sogar etwas zu schnell dann ging, da hätte ich mir manchmal noch etwas mehr Debatte oder Diskussion gewünscht. Gerade zum Beispiel bei der Szene, wo der Franz dann sagt, ja, ich will aber wieder die Sissi, und dann die Mutter grämt sich zwar kurz, aber dann sagt sie ja direkt gleich, naja, du bist ja der Kaiser, du musst ja selber wissen. Da hätte ich eigentlich etwas mehr Drama noch erwartet, was es dann wirklich war. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ja, er sagt dann dieses berühmte Zitat, was ja auch heute noch aus diesem Film übrig bleibt. Sissi wird eine Kaiserin, wie sie Österreich noch nie gesehen hat. Und man sieht ja auch gleich von Anfang an, als das erste Zusammentreffen zwischen der Erzherzogin und Kaiser Franz, wo er durchaus eine Autorität gegenüber seiner Mutter noch hat. Also er ist nicht so er steht nicht ganz unter dem Pantoffel seiner Mutter. Also sie ist jetzt nicht so die Herrscherin, die ihren Sohn willenlos beeinflussen kann, sondern er hat ja auch einen eigenen Willen. Das sieht man ganz deutlich. Und ja, ich glaube schon, dass er da sich durchaus stark durchsetzen konnte gegen seine Mutter, wenn er es wirklich wollte. Das wird ja auch im Film eingeführt, dass seine Mutter quasi auf den Thron verzichtet hat, damit ihr Sohn ran kann. Was so ein bisschen dieses typische mit dem Bollerwagen, ne? Mhm. Ja, im Grunde schon. Was mir bei dem Film noch aufgefallen ist, ist, dass quasi jede Figur irgendwie sowas ein bisschen Trolliges hat, auf die eine oder andere Art. Die Bayern hat total der Max Franz und wie sie da alle heißen, das finde ich ganz knuffig mit ihren nicht sich nicht die nehmen sich ja nicht so ernst da in Bayern, zumindest der Vater da, ja, der mit seinem Bier trinken halt überhaupt und kegeln und zur Jagd gehen, und die Wiener sind da ja schon dann anders drauf. Man würde fast sagen, die haben halt mehr einen Stock im Arsch. Naja, ich glaube nicht die Wiener an sich, aber es war halt, dass der österreichische Kaiserhof, also der K&K-Monarchie, wie dann auch die Erzherzogin sagt, ja, bei uns gilt das spanische Hofetikett, und das ist eines der strengsten der Welt. Also dass die da so schon sehr viel Wert auf die richtige Haltung gelegt haben. Und Elb, wie findest du das? Weiß ich nicht, irgendwie, ich habe ehrlich gesagt zu dem Film gar nicht so irgendwie eine Meinung, was wahrscheinlich einfach dran liegt, dass das so ein großer Brocken Film ist oder eigentlich die Filme generell, die irgendwie, also seit ich mich erinnern kann, irgendwie immer da gewesen sind. Meine Mutter hatte irgendwann mal so die Phase, wo sie die Filme reingesuchtet hat, und irgendwie, ja, die Filme waren irgendwie immer da, obwohl sie irgendwie steinalt sind, und ich kann nicht wirklich sagen, dass ich dazu wirklich eine Meinung habe. Also jetzt irgendwie eine festgesetzte, dass ich jetzt sage, okay, ich finde die Filme schlecht oder ich finde die Filme gut. Ja gut, okay, ich würde mir den Film jetzt wahrscheinlich nicht an einem normalen Abend irgendwo also mich hinsetzen und hey, heute Abend gucke ich Sissi. Ja. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber ja, so generell, weiß ich nicht, irgendwie. Ja, weiß ich, also es ist halt, so von der Machart her, es ist halt schon irgendwo so der typische Heimatfilm. irgendwie hübsches Mädchen aus den Bergen, lernt halt die große Liebe kennen und dann gibt's halt Hindernisse, die werden überwunden und am Ende kommt halt hübsches Mädchen zu hübschen Kerl und dann ist alles toll und ja, am Ende sind alle Kaiser. Na gut, okay, das gibt's nicht in jedem Heimatfilm, aber es ist halt schon irgendwo so das typische Heimatfilm, Bergfilm-Trope, was sich so ja durch eigentlich ziemlich viele Filme dieser Zeit auch zieht. Mhm. Ja. Man muss ja auch überlegen, dass Heimatfilme in den 50ern also die erfolgreichen Filme waren. Also was heute irgendwie die Comic-Verfilmungen oder ja Actionfilme sind, waren halt damals die Heimatfilme. Da gab es halt extrem viele und extrem erfolgreiche. Und das ist natürlich klar, dass man dann so einen Sissy-Film in der gleichen Machart macht. Ja, logisch. Also das war jetzt auch nicht irgendwie gegen das Genre gerichtet. Mein Herrgott, wem es gefällt, ja, schaut's euch an oder auch nicht. Also, aber was du gerade erzählt hast, bei mir war das zum Beispiel gar nicht so. Also Sissy, wissen wir zwar, dass das gibt, aber ist bei uns eher so im Radar vorbei, unterm Radar vorbeigegangen. Bei uns war eher wirklich hier Träne Haselnüsse für Aschenbrödel und all diese ganzen tschechischen und russischen Märchenfilme am Start. Schon, ja. Wobei ich aber vielleicht auch bei dem Film dazu oder bei den Filmen dazu sagen muss, dass ich halt eine Ex-Freundin hatte, wie sagt man eigentlich, egal, die irgendwie total auf die Filme stand und die sich halt immer mal wieder angeguckt hat und deswegen, ja, flackerte das halt immer mal so wieder an mir vorbei. Ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, das ist immer so ein Klotz Filmgeschichte, gerade deutsche oder auch, nee, eigentlich österreichische, ist ja eine österreichische Produktion, der da halt so da liegt wie ein Monolith und ja, da liegt er halt, wie er so liegt und ist unverrückbar. Also in meiner Familie hat Sissy ja einen ganz besonderen Stellenwert, aber nicht durch meine Mutter oder sonstige weibliche Familienmitglieder, sondern durch meinen Bruder. Der hatte nämlich also so, ja, sagen wir so, zwischen 6 und 10 hatte der eine sehr, sehr, sehr, sehr, sehr starke Sissy-Phase. Und da ging's wirklich nur noch Sissy hier, Sissy da. Und dann waren wir einmal in Wien. Also haben wir Urlaub in Wien gemacht. Und da gab es natürlich kein Halten mehr. Wir haben uns natürlich Schloss Schönbrunn, also die Sommerresidenz der österreichischen Kaiser, angeschaut. Und da gab es einmal die 1-stündige Führung des Schloss Schönbrunn und die 3-stündige Führung. Und mein Bruder wollte unbedingt die 3-stündige Führung machen und war sehr beleidigt, dass wir nur 1 Stunde lang das Schloss Schönbrunn gelaufen sind, statt 3 Stunden. Und er hatte natürlich dann auch alle 3 Sissy-Filme auf VHS damals noch und ja, also Sissy hat mich also wenigstens während meiner Kindheit dadurch sehr stark begleitet, aber ich glaube, ich habe die Filme auch nie wirklich gesehen, also ich habe die nur im Vorbeigehen gesehen, als mein Bruder sich die angeschaut hat, aber selber hatte ich mich jetzt nie so wirklich mit Sissy beschäftigt, außer halt dieser eine Österreich-Urlaub. Wollen wir vielleicht mal auf einzelne Aspekte aus dem Film noch zu sprechen kommen? Ja. Wenn du da welche hast. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist, dass da so ein bisschen was an Zeitenwende drin steckt in dem Film. Zum einen hast du ja die quasi althergebrachten Strukturen mit den adligen Getue und den Trachten und den Paraden und allem Möglichen. Und zum anderen hast du schon so eine anfangende Modernisierung und Technisierung, was sich in dem Film so ein bisschen an dem Telegrafen festmacht, was ja am Anfang schon direkt eingeführt wird. Und oh ja, die können jetzt mit Telegrafen hin und her schreiben und das geht ganz schnell. Und ja, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Und oh ja, und das ist so ein bisschen, das finde ich einen interessanten Kniff an dem Film, dass da so eine Art, sich so eine Zeitenwende andeutet. Ja, klar, und natürlich diese ganzen politischen Umbrüche, eben, dass Teile von irgendwelchen Republiken da einfach Revolution schreien und eben Anschläge auf irgendwelche Kaiser vorüben wollen. Von daher, ja. Also es war ja zu der Zeit auch eine, oder es gab da ja wirklich diese Zeitenwende, wo es eben aus der Monarchie irgendwo dann anfing, in Richtung Demokratie zu gehen, mit sehr vielen Irrwegen, die Demokratie dann öfter mal eingeschlagen hat. Aber ja, also es gab an der Stelle ja wirklich diese Zeitenwende. Also nicht bloß eben die Medien, die eben in Form von Telegrafie dann, ja, er tippt das hier und München kann das jemand sehen, Eben da war, ja, eben diese Nationen, die sich dann irgendwie, die unter irgendeiner Kaiserschaft oder unter irgendeinem König dann waren und dann so meinten, nee, haben wir keinen Bock mehr drauf, wir machen jetzt unser eigenes Land. Das gab's schon, wobei das, glaube ich, in den späteren Filmen, also dann, ich glaube, die junge Kaiserin war das der, oder Schicksalsjahr einer Kaiserin, ich weiß es nicht mehr, einer von den anderen beiden Filmen, wo dann halt diese Österreich-Ungarn-Thematik dann noch sehr, sehr viel mehr aufgefasst worden ist. Also das spielt, glaube ich, 1850 so etwa um, ja, also so 1848, warte kurz, ich muss es 40, 45 oder so, ist, glaube ich, sogar in dem Film irgendwann mal so sehr dediziert erwähnt worden. Also es wurde jetzt nicht, hey, wir haben 1800 und, sondern es irgendwie so 45. Es stimmt, bei dem Wein war es ziemlich am Anfang. 1953 war die Verlobung in Bad Ischl. 1853 war die Verlobung in Bad Ischl und 1854 war die Hochzeit. Ja, oh ja, das trifft ja dann volle Kanne in diese Umbruchzeit rein mit, wo du dann auch in Deutschland diese ganzen Sachen hast mit der Revolution und die dann. Ja, da war ja, also Frankfurter Paulskirche war 1848 und was, also die deutsche Revolution war ja, also 1848 ist ja, wird ja gemeinhin als das Geburtsjahr von Deutschland bezeichnet, als es das erste Mal so eine deutsche Idee gab. Ja, so der Bund deutscher Staaten oder wie sich das damals nannte, ne? Heiliges Römisches, also es gab schon vor das Heilige Römische Reich, deutsche Nation, aber das ist so eine Idee, wir gründen jetzt hier ein Deutschland, was so ungefähr in den Grenzen vom heutigen Deutschland liegt, natürlich weiter östlich, noch etwas weiter ausgebreitet, aber was für der österreichische Kaisertum wichtig war, war natürlich die Revolution in Ungarn 1848, wo die Ungarn ihr eigenes Ding drehen wollten und was ja dann niedergeschlagen wurde. Ja, also ich fand's interessant, dass es so viele, also heute würde man sagen Comic Relief, damals vielleicht komödiantische Einlagen gab. Also wir hatten ja einmal diesen Gendarmerie-Major Böck, der Sissi für eine Anarchistin und Attentäterin gehalten hat. Entschuldigung, Nihilistin? Genau, sie ist eine Nihilistin. Ist auch sehr makaber, weil ich komme ja gleich nochmal auf die wirkliche Geschichte von Sissi zu sprechen, aber ein Anarchist war ja dann auch mit an Sissis Tod beteiligt. Und ja, ständig um die Angst, dass es irgendwie ein Attentat gibt. Und wenn man sich überlegt, wie der Erste Weltkrieg angefangen hat oder was den Ersten Weltkrieg ausgelöst hat, das war ja gerade ein Attentat auf den österreichischen Thronfolger. Also war ja dann schon geschichtlich nicht ganz unrelevant. Und dann natürlich der Vater von Kaiser Franz, der immer so schwerhörig war und immer sich heimlich Cognac in den Kaffee getan hat. Also dass so viele komödiantische Einlagen drin waren, das hatte mich bei dem Film am meisten überrascht. Ja, wobei ich mir da immer überlegt habe, ob das jetzt gewollt war oder ob das jetzt quasi eher ungewollt komisch war. Schon, also ich glaube, das war schon gewollt. Ich denke schon, dass also gerade die Figur eben von dem nochmal, was war der? Gendarmerie Böck? Gendarmerie Major. Der wird doch dann zum Hofmarschall, oder? Ist das der Oberst. Er wird dann zum Oberst befördigt. Ja, ja. Und ja, natürlich, das sind alles Comic Reliefs und klar, ich meine, hey, das ist irgendwie um die 1950er Jahre rum gemacht, wo ja irgendwo Deutschland und Österreich noch das ganze Ding davor doch noch ziemlich in den Knochen stark und die Erinnerung daran noch sehr viel stärker gewesen ist als heute, leider Gottes. Natürlich musst du diese ganzen politischen Fuck-ups und den ganzen politischen Fu, der da drumherum passierte, dann irgendwie entschärfen. Und das machst du natürlich dann irgendwie über diese Comic-Reliefs, wie eben den Opa, der sich ständig noch Erstamper wünscht, oder ja, eben den Gendarmerie. Ja. Heini da, der sich irgendwie mit dem Typen von der Post, mit dem Telegrafen da rumwirtelt, weil ja, der eine ihn Depp genannt hat, und dann unterscheiden sie noch zwischen privat und dass sie ja Beamte sind und ja. Also ja, das musste zu der damaligen Zeit auf jeden Fall an irgendeiner Stelle entschärft werden, dass es eben nicht der bittere Ernst ist und nicht die bittere Geschichte. Und dann ist da vielleicht auch noch so ein bisschen so ein Moment drin, dass wenn man sich über seine Vergangenheit lustig machen kann, dass man sich dann auch so ein bisschen davon quasi emanzipieren kann. Oder distanzieren, eben durch dieses Lustigmachen. Ja, da steckt halt wirklich sehr viel drin. Zum Beispiel mit dem Gendarmerie-Oberst, das deutet sich ja schon in der ersten Szene für mich, finde ich, so ein bisschen an, wo sie sagt, ja, ich will ruhig schlafen können. Und er sagt zwar, ja klar, da kümmere ich mich drum, aber da ist eigentlich schon klar, dass er das dann nicht schafft. Und dann bei seiner ersten Besprechung mit seinen drei Gestalten, die er da hat, die er dann abtreten lässt, wo der eine dann immer wieder in die falsche Richtung läuft und sie immer wieder gegeneinander stoßen. Und ja, das sind schon so ein paar awkward Moments auch irgendwie mit dabei. Ja klar, ich meine, im Endeffekt muss man schon schauen, ne? Also hier Hitler und der ganze Fu, der da war in Deutschland. Ich meine, die haben ja diese Geschichte auch mit dieser Dolchstoßlegende, also aus dem Ersten Weltkrieg, dann also ein Stück später nach dem Film, da immer wieder angeführt und benutzt und als Mittel verkauft, so von wegen, ja, alles böse und bla. Und eben, da muss man wirklich die Zeit sehen, in der der Film halt gemacht worden ist. Und ich glaube, man hätte dieses ganze politische Zeug nicht so machen können, wenn man es wirklich da so todernst und wirklich auch historisch korrekt ohne diese Comic Reliefs gemacht hätte. Ja. Also der Schauspieler von Böck, der heißt Josef Meinrad, geboren Josef Muschka. Und der war ein österreichischer Kammerschauspieler. Und wahrscheinlich auch sehr bekannt, weil er hat in wirklich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr Filmen mitgespielt. Also bis kurz vor seinem Tod hat er in vielen Filmen mitgespielt. Und es gibt auch der Platz neben dem Wiener Burgtheater wurde nach ihm benannt. Darauf hindeutet, dass er schon sehr bekannt war in Österreich. Wenn jetzt wahrscheinlich die österreichischen Hörer dieses Podcasts, die ja wahrscheinlich zahlreich sind, wahrscheinlich die Hände über den Kopf schlagen und sagen, wie kennt ihr Josef Meinrad nicht kennen? Aber das ist anscheinend also ein bekannter, lustiger Schauspieler gewesen. Der Böck ist ja auch so ein bisschen Symptom für verschiedene Sachen, die auch noch heute zum Teil gerade wieder sehr aktuell sind, mit der Paranoia, die da wirklich bei so Polizisten und bei so Staatsmännern zum Teil herrscht, zum Beispiel. Und wenn er dann sagt, ja, das sind doch Attentäter, und dann liest er den Brief, der wirklich ja sehr kurz gefasst ist, damit das auf dem Telegramm draufpasst, wo er dann nur bloß die liest und ja, komm mit Waffen, und er dann gleich wieder den großen Aufstand und den großen Angriff befürchtet. Und das sind ja wirklich so Dinge, die wir heutzutage auch haben. Das Überwachungsapparate freidrehen, dass Polizeien ihre Stellung nicht mehr wirklich einhalten und so weiter. Genau das, was wir gerade aktuell haben, ne? Ich meine, Überwachung, ne? So Postgeheimnis und so bla, ne? Und dann eben, ja, paranoide Staatsgewalten, die sich eben teilweise auch über ihre eigentlichen Befugnisse hinweg setzen, vielleicht teilweise wirklich in einem guten Ansinnen, teilweise aber eben einfach zu weit gehen. Das ist genau das. Weil sie eben den bösen Terroristen in der damaligen Form halt in Form von Nihilisten und der heutigen Form halt von irgendwelchen Terroristen vermuten. Interessant, wie viel man dann doch aus dem Film noch raus interpretieren kann. Wobei, ja. wenn er doch auf dem ersten Blick wie so ein kleiner, leichter Märchenfilm vorkommt, wo eigentlich nicht viel drinstecken kann. Aber sie finden auch schon sehr schwer tragend. Also er ist ja schon sehr theatralisch und also leicht ist er nicht, meiner Meinung nach. Ja, also schon sehr aufgebläht. Ja gut, das kann sein, dass ich vielleicht ein bisschen falsch gerade gepolt bin, was schwer ist, weil wir gerade im Deutschkurs immer uns mit den Dramen auseinandersetzen und das dann immer den maximal tragischen Ausgang hat. Ja gut, aber ich meine, das ist jetzt nicht das große Drama, ist das Ding, gut, das sollte klar sein. Also ich meine, im Endeffekt ist es ja trotzdem ein Unterhaltungsfilm und kein großes literarisches Machwerk. Also zumindest als Film nicht, ich weiß nicht, wie die Bücher sind. Ich habe die jetzt auch nicht gelesen. Ja, ist natürlich der prägende Film für Sissi gewesen. Also das Sissi-Bild, was wir heute haben, ist natürlich maßgeblich durch diesen Film geprägt worden. Es gibt ja auch noch andere Sissi-Verfilmungen, die sich dann etwas kritischer mit der Rolle auseinandersetzen, aber die kennt heute halt niemand. Man kennt halt nur oder größtenteils die Romy Schneider-Filme. Ja, also ich meine, wenn du jetzt irgendwie den Namen Sissi hörst, also dann ist so ziemlich das erste Bild, was du im Kopf hast, Romy Schneider. Und noch nicht mal die echte Kaiserin Sissi und was halt schon irgendwie so ein kulturelles Statement ist. Ne? Ja, aber ich sehe gerade eben, dass die Bücher halt auch so 1952 rumgeschrieben worden sind und oder veröffentlicht worden sind. Und ja, also es ist halt dann im Endeffekt auch eine Romantisierung der ganzen Geschichte. Das auf jeden Fall. Aber lieber Wichtel, du hast dich ja jetzt auch mit dem historischen Kern der reellen Figur wirklich auseinandergesetzt. Was kannst du denn uns darüber noch berichten? Ja, also das, was in dem ersten Film gezeigt wird, ich habe die zwei anderen jetzt nicht gesehen, aber was in dem ersten Film gezeigt wird, ist in etwa so passiert. Also die Erzherzogin Sophie wollte wirklich, dass Kaiser Franz die Nene heiratet. Sie hatte schon zwei andere Prinzessinnen, nämlich ich glaube, eine aus Potsdam, also aus dem Könighaus Potsdam und eine aus Sachsen im Auge gehabt, aber die scheiterten an politischen Widerständen und eine Verbindung mit dem Hause Wittelsbach, also das Königsgeschlecht, was in Bayern herrschte, schien zu dem Zeitpunkt am politisch günstigen. Also es geht ja immer darum, wie verbindet man sich möglichst taktisch gut mit anderen Königshäusern. Und das waren ja wirklich Cousine und Cousin ersten Grades. Also das ist ja auch nochmal so eine Sache in Königshäusern, die waren wirklich mehr oder weniger eng verwandt. Willst du damit andeuten, dass das so ein bisschen Inzucht gewesen ist? Ich meine, Cousin und Cousine ersten Grades geht, glaube ich, nach das, aktuellen Maßstäben dann schon als ziemlich Inzucht durch, ne? Ich glaube, das ist so gerade hart an der Grenze. Also ich weiß nicht, ob es in Deutschland... Ich glaube, zu damaligen Zeiten war es so von den Gesetzen schon gebogen, dass es kein Inzest ist. Ja, schon, aber war ja Sissi auch 15, als sie verheiratet wurde, beziehungsweise 16. Ja. Wobei man da ja auch dazu sagen muss, dass sehr, sehr viele der großen europäischen Königshäuser dann in späteren Jahren massiv mit irgendwelchen Erbschäden zu kämpfen hatten, ne? Ja, es gibt ja auch dann die berühmte Habsburger Lippe, die sich entwickelt hat. Da gibt es ja schon durchaus. Eine Hasenscharte ist, oder? Nee, Habsburger haben eine sehr starke Unterlippe. Ah. Okay. Und das wird allgemein als Habsburger Lippe bezeichnet. Okay, warum? Und dann halt bei Queen Victoria, die dann ja diese Bluterkrankheit hatte und die dann, da kann man ja so genetische Forschung nachstellen und ist alles sehr interessant. Und sie haben dann auch wirklich, sie ist dann wirklich auch mit diesem Raddampfer die Donau entlang gefahren. Also ich weiß nicht, ob sich das alles so genau zugetragen hat, wie es im Film gezeigt wird, aber so die groben Eckdaten stimmen schon. Sie haben aber nicht im Stephansdom geheiratet, also der größten Kirche von Wien, sondern in der Augustinerkirche. Und auch die Kirche, die im Film gezeigt ist, ist nicht der Stephansdom. Sie hat dann ein Jahr später mit 17 Jahren die erste Tochter bekommen, die hieß Sophie. Genau, Sophie. Und dann ein Jahr später dann noch eine zweite Tochter, die hieß Gisela. Und Sophie ist mit 2 Jahren gestorben. Und Gisela, ist, glaube ich, erwachsen geworden. Sie hatte dann noch einen dritten Sohn, nämlich Rudolf, der dann Kronprinz wurde. Der hat sich dann aber mit 31 Jahren mit einer Geliebten selbst umgebracht. Also der war so ein bisschen herzschmerzartig unterwegs und ging dann mit 31 Jahren Selbstmord, was sie auch einen herben Schlag versetzt hat und sie nochmal tiefer in ihre Depression hineingedrückt hat. Sie hat sich dann auch ziemlich schnell von ihren zwei noch lebenden Kindern entfremdet. Die Erziehung der zwei Kinder hat dann die Erzherzogin Sophie, also ihre Schwiegermutter, übernommen. Und sie ist ganz viel gereist. Also sie ist 1861 quasi vom Wienerischen Hof geflohen. Und damit begann eine Odyssee, die mehr oder weniger bis zu ihrem Tod angedauert hat. Sie hat Kleinasien bereist, Nordafrika. Sie hatte schon am Wiener Hof starken Husten und die Ärzte haben dann Lungenschwindsucht diagnostiziert und sie war dann auch viel auf Kuren in Madeira und auf Korfu. Und Korfu hat ihr so gut gefallen, dass sie sich dort sogar ein Schloss, das Archeleon, im pompeischen Stil erbauen ließ. Also so ein richtig griechisches Schloss. Und ja, sie hat auf ihren Reisen Neu- und Altgriechisch gelernt, hat sogar Shakespeare ins Neue Griechische übersetzt und viele haben gesagt, dass sie besser Griechisch konnte als alle deutschen Königinnen, die je über Griechenland geherrscht haben, weil Griechenland war ja auch lange von deutschen Königinnen beherrscht oder deutschen Königshäusern und die konnten alle nicht so gut Griechisch wie Sissi. Genau, Franz hat sich dann sehr schnell an die Abwesenheit seiner Frau gewöhnt. Sie hatten einen regen Briefaustausch, von dem auch noch einige Briefe erhalten sind. Und Sissi hat sich sogar dann um ihren Mann mehr oder weniger gekümmert, indem sie eine Bekanntschaft mit einer Schauspielerin, Katharina Schratt, organisiert hat und die so als Art Freundin für Franz. Mätresse? Ich glaube, es war keine Mätresse. Es ging nicht um ein sexuelles Verhältnis, aber so um eine Anspiel. Lebensgefährtin. Ja, Lebenspartnerin, genau, Lebensgefährtin für ihren Ehemann, während sie halt durch die Welt gereist ist. Sie hat sogar Troja besucht, was ja erst, damals quasi aktuell von Heinrich Schielmann entdeckt wurde. Und war auch wirklich sehr fasziniert von den griechischen Sagen und hat dann auch eine Achillesstatue in ihrem Schloss auf Korfu errichten lassen und war halt sehr angetan von griechischer Mythologie und auch von der englischen Literatur. Sie ist dann gestorben, ist sie 1998 am Genfer See. Wurde sie von dem italienischen Anarchisten Luigi Luciani ermordet. Oder wie hieß er? Luciani. Ich glaube, so hieß er. Luciani. Das war eigentlich nur ein Zufall. Mehr oder weniger. Das ist ziemlich tragisch. Luciani hat dann angegeben, dass er eigentlich den Prinzen Henri Philippe de Orléans ermorden wollte, aber der hat kurzfristig seine Reisepläne geändert und dann hat er einfach Sissi umgebracht. Und es gibt dann auch so eine Geschichte, dass sie war auf Einladung der Familie Rothschild dort. Und es gibt dann noch eine Erzählung, dass sie am Abend vorher war sie in einer Orchideenzucht und dann hat sie gesagt, ich wünschte, meine Seele könnte durch eine ganz kleine Öffnung an meinem Herzen in den Himmel entgleiten, was als eine Art Vorahnung gedeutet wird. Das ist natürlich jetzt hier sehr abergläubisch, denn Luigini hat sie mit einer angespitzten Pfeile umgebracht. Und das Einstichloch ins Herz war anscheinend so klein, dass sie nach dem Attentat sogar noch das Schiff besteigen konnte, mit dem sie über den Genfer See fahren wollten. Und es erst als gescheitert galt und erst auf dem Schiff ist sie zusammengebrochen und gestorben. Also es war wirklich ein sehr, sehr kleines Loch. Und das war das Ende von Sissi. Und was bei Sissi so besonders ist, ist dieser Schönheitskult, den sie um sich veranstaltet hat. Also sie hat sehr, sehr wenig gegessen. Also sie hat schon gern deftige Sachen und Süßspeisen gegessen, also so von ihrer bayerischen Erziehung her, also Weißwürste und so, das war schon was sie gerne gegessen hat, aber dann doch sehr wenig. Sie hat sehr, sehr viele Diäten gemacht, eine Orangendiät, wo sie nur 2 Orangen am Tag gegessen hat, oder nur Brühe, Kalbsfleischbrühe gegessen hat und war auch sehr stolz auf ihre Wespentaille und hat sehr, sehr viel Sport gemacht. Wenn man sich das in eine Führung durch das Schloss Schönbrunn gemacht. Dann sieht man noch ihre Sportgeräte, also dass sie da richtig einen Rack in ihrem Zimmer stehen hatte und Hanteln und Gewichte. Also sie war sehr, sehr aktiv, hat auch Gewaltmärsche von mehreren Stunden gemacht, was ihre Hofdamen nicht so toll fanden, weil die wurden dann nach Lauffähigkeit ausgesucht. Also sie mussten ja dann natürlich mit der Kaiserin mithalten. Und sie mit einer Körpergröße von 172 Zentimetern hat sie quasi nie mehr als 50 Kilo gewogen, was schon sehr, sehr mager ist. Sie war auch sehr stolz auf ihre, ja? Ja, was ich gerade bemerkenswert finde, ich glaube, das ist genau das, was du gerade ansprechen wolltest. Die Haare, das ist ja der helle Wahnsinn. Also ich gucke mir gerade so bei der Wikipedia so ein paar Bilder an. Da gibt's halt eins, was wohl ziemlich ikonisch ist, worauf du wirklich mal die tatsächliche Länge ihrer Haare siehst. Genau, es gibt der Hofmaler hieß Franz Xaver Winterhalter. Und es gibt natürlich dieses eine berühmte Porträt, was ein Doppelporträt mit Kaiser Franz war, wo sie in so einem festlichen Kleid zu sehen ist und wo ihre Haare auch mit diesen Sternen besteckt sind. Und was ja dann für den Film dann wieder irgendwo als Thema dann, glaube ich, an einer Stelle auch hergenommen worden ist. Genau, genau. Und dann gibt es noch das sogenannte intime Porträt, wo sie die Haare offen trägt und auch so ein bisschen lasziv das Kleid von der Schulter gleiten lässt. Sie hatte große Bewunderung um ihre Haare. Die hat sie auch nur mit Ei und Cognac gewaschen. Ich glaube, das hat sie alle 3 Tage gemacht. Genau, das Haarewaschen dauerte mindestens einen ganzen Tag und wurde alle 3 Wochen nur gemacht, mit einer Essenz aus Cognac und Ei. Und wenn ihre Hofdamen ihre Haare gekämmt haben, und dann verlangte sie immer, dass ihr der Kamm gezeigt wurde, um zu sehen, wie viele Haare ausgerissen oder ausgefallen sind. Und das hat sie immer sehr jähzornig gemacht, sodass die Hofdamen eine Technik entwickelt haben, wie sie die Haare geschickt unter ihrer Schürze verstecken konnten, bevor sie den Kamm gezeigt haben, sodass die Kaiserin nicht so wütend wurde. Sie hat zu ihrer Hochzeit ein Sterndiadem des Hofjuweliers A.E. Köchert bekommen und da sie einen Stern, die er eben anscheinend nicht so toll fand oder halt einfach nicht zu ihren Haaren gepasst hat, weil sie eine sehr große Haarpracht hatte, hat sie dieses Sterndiadem aufbrechen lassen und halt in diese 12 Sternbroschen umwandeln lassen, die man heute kennt und die man dann so über das ganze Haar verteilt reingeflochten hat. Und die hat sie dann auch teilweise verschenkt. Und es gibt heute noch wirklich Familien, wo ein Stern von Sissi an eine Hofdame verschenkt wurde. Und das wurde dann immer weiter vererbt. Und es gibt wirklich Familien, die heute noch diesen Stern haben, der damals von Generation an Generation weitergereicht wurde. Und ich glaube, es gibt sogar ein paar Sterne, die gestohlen wurden und nie wieder aufgetaucht sind. Also es ist nochmal eine ganz eigene Geschichte um diese Sterne überhaupt. Ihre einzige politische Leistung sozusagen war der Ausgleich mit Ungarn 1867. Sie ist auch nämlich viel nach Ungarn gereist und hat es geschafft, dass Ungarn gegen den Willen ihrer Schwiegermutter und auch Großteil des Hofstaates eine Verfassung wiederbekommen hat und wurde dann aus Dankbarkeit oder halt aus Ausgleich von den Ungarn zur Königin gekrönt. Also Kaiser Franz wurde da auch König, aber sie ist dann auch bekannt geworden als Elisabeth, Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn. Oder heute wird sie als Elisabeth von Österreich-Ungarn angesprochen oder genannt. Und da gibt es noch einen Mann in ihrem Leben, der so als zweite Liebe betrachtet wird, nämlich Gulai Andrassy, ein ungarischer Prinz oder Adeliger, der im Aufstand von 1848 gefangen genommen wurde und ins Exil verbannt wurde und dann später begnadigt wurde und dann bei einer Audienz mit dem Kaiser auf Sissi traf und die beiden verbanden eine tiefe Freundschaft und sie haben halt gemeinsam an diesem Friedensvertrag zwischen Österreich und Ungarn gearbeitet. Und dann wurde auch so gemunkelt, also das letzte Kind, Marie-Valerie, das ist ja vielleicht von diesem Andrassy, weil das wurde auch in Ungarn geboren, deswegen wurde es auch oft das ungarische Kind genannt. Und es gibt aber, wenn man sich so die, wenn man die Person vergleicht, also Andraschi und das Mädchen, da gibt es halt schon mehr Ähnlichkeit zu Kaiser Franz als zu Andraschi. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass er eine ein Verhältnis zu ihm hatte, sondern dass es einfach nur ja Freunde waren, die ja sich, also einfach platonische Freunde. Aber das wird so als zweite große Liebe in ihrem Leben bezeichnet. Ja, das wird ja in den Filmen dann auch noch sehr, sehr hart thematisiert, oder was heißt hart, aber es wird dann ziemlich im Großteil dann thematisiert. Ja. Ja. Und der Gabelbissen-Podcast ist ja eigentlich ein Koch-Podcast. Und ja, zum Kaiserhaus und zu Sissi und Franz und so weiter gibt's da auch viele, viele, ich nenne es mal Legenden. Also der Thomas hat da immer angedeutet bei verschiedenen Gerichten, wo das denn herkommen könnte und manchmal so, wo der Name denn herstammen könnte oder wer das denn erfunden haben könnte. Und da sind die Geschichten auch oft mit dem Kaiser oder mit Sissi und so weiter verflochten. Und da ist dann halt wirklich schwierig zu sagen, jetzt im Nachhinein noch, was denn da jetzt wirklich stimmt. Weil es gibt von vielen Sachen halt mehrere Varianten. Zum Beispiel vom Kaiserschmarren gibt's da mehrere Varianten, warum der denn so heißt. Und für das Rezept haben wir uns jetzt eine ganz besondere Leibspeise von der Prinzessin Sissi rausgesucht. Und das ist nämlich das Veilcheneis ist das. Was? Genau. Also sie hat ja, wie schon gesagt, sehr viele Diäten gemacht und Teil dieser Diät war auch immer Veilcheneis, was sie von der kaiserlichen Hofkonditorei Demel sich machen lassen hat. Und ein Bäcker dieser Hofkonditorei war auch immer mit ihr auf Reisen und hat sie dann immer bebackt oder versorgt mit Süßspeisen. Und das Interessante an diesem Veilcheneis ist, dass wir ja heute größtenteils Eis mit Milch machen. Aber das war bei dem Eis nicht so angedacht. Das ist ein Eis ganz ohne Milch zubereitet. Ja, ein sogenanntes Sorbet. Oder Sissi hat es immer Gefrorenes genannt. Ja, zu Sissis Zeiten hieß es noch Gefrorenes, genau. Ich finde übrigens gerade einen ziemlich lustigen Funfact, dass ein sehr guter Freund von mir, der eben auch Österreicher ist und aus Wien kommt, tatsächlich Demel heißt, wie der Bäcker. Also ich glaube, den muss ich mal fragen, ob der damit irgendwas zu tun hat. Ja, ich glaube nicht Bäcker, aber Hofkonditorei oder sozusagen. Oder Konditor, also ob das eventuell irgendwie auf seine Vorfahren zurückgeht. Ja, ist vielleicht ganz interessant. Vielleicht tun sich da ganz neue Möglichkeiten für dich auf. So. Ja, und Veilcheneis kann man ja heute immer noch machen. Das ist ja nicht so wie, keine Ahnung, ein ganzes Schwein gefüllt mit Vögeln, wie bei den Römern. Kann man heute immer noch machen. Ist halt mehr Aufwand. Ja, und so ein Veilcheneis ist auch sehr einfach herzustellen. Nur, dass sich das Rezept etwas geändert hat mit der Zeit. Das aktuelle Rezept, dafür benötigen wir eine Handvoll Veilchen, 125 Gramm Zucker und 250 Milliliter Wasser. Wir nehmen die Handvoll Veilchen, zerkleinern sie mit einem Mörser, lösen sie in dem Zucker und in dem Wasser auf. Also ja, gießen das Wasser halt rüber und den Zucker, lassen das eine Stunde ziehen. Du hast was vergessen. Was habe ich vergessen? Du musst natürlich das Wasser heiß machen. Also du kochst das Wasser auf und löst den Zucker darin auf und dann gießt du das heiße Wasser über die Veilchen. Okay, ja, wahrscheinlich damit die Aromen und Farbstoffe rausgezogen werden, wahrscheinlich. Genau. Ja. Und dann wird hier geschrieben, dass man das entweder in einer Eismaschine einfrieren soll oder, wenn man keine Eismaschine hat, dann halt in einer großen Schüssel und dann langsam runterkühlen und immer wieder mit einem großen Schneebesen umrühren, damit das ordentlich luftig wird. Und dann gibt es halt noch das historischere Rezept zu der ganzen Sache. Das kommt ohne Wasser aus. Der wird quasi, der Veilchensaft wird da mit bloßem Zucker zusammengebracht und der Zucker wird dann so lange erhitzt, bis er schmilzt. Und dann wird quasi die Mischung aus dem geschmolzenen Zucker und dem Veilchensaft langsam zum Erkalten gebracht und auch immer wieder umgerührt mit dem Schneebesen. Das ist dann quasi der ähnliche Vorgang danach. Ich glaube, du musst es nochmal mit dem Gefrieren erklären ohne Eismaschine. Also man packt dann das Ganze, also diese ganze Masse aus Veilchen und Wasser und Zucker in einen Topf, und der sollte am besten doppelt so groß sein wie die Masse, also dass da noch sehr viel Platz drin ist. Dann stellt man das ins Gefrierfach für etwa 90 Minuten und schaut so, dass es am Rand schon anfängt, so ein bisschen zu vereisen, so 2-3 Zentimeter. Und dann muss man das mit dem Schneebesen kräftig durchschlagen, sodass halt viel Luft unter diese Masse gemischt wird. Und wenn man das kräftig durchgemixt hat mit dem Schneebesen, dann stellt man das wieder ins Gefrierfach und wiederholt das Anfrieren, Mixen, so lange, bis es so eine cremige Masse daraus wird. Und dann kann man das auch wirklich in so eine Tupperdose tun und länger lagern. Und dann ist das halt so ein cremiges Sorbet. Ja. Bei verschiedenen Rezepten steht da noch was, dass man das noch verfeinern kann, zum Beispiel mit Roséwein oder mit Sekt oder mit Champagner oder mit, da gibt's die verschiedensten Varianten, wie man das dann noch verfeinern kann, mit Orangensaft und allen möglichen Sachen. Genau, da kann man so ein bisschen experimentieren. Ist natürlich jetzt kein weihnachtliches Rezept, ist wahrscheinlich etwas dekadent, jetzt irgendwie ein Pfeilchen zu kommen. Ich glaube, das schafft man schon, aber da muss man schon ein bisschen suchen. Aber für den Frühling ist es natürlich wieder, ja, für den Frühling kommt das immer. Wir sind auch ein zeitsouverän, also Podcast ist ja auch ein zeitsouveränes Medium. Ja, Zwerg, führst du aus dem Podcast wieder raus? Ja, dann haben wir es geschafft, unsere Wichtel-Podcast-Folge für den Gabelbissen-Podcast. Wir wünschen den Hörern vom Thomas auf alle Fälle und dem Thomas jetzt noch schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr, würde ich sagen. Weil das kommt ja am 24. Dezember dann raus. Und wir sind schon gespannt, wie es mit den Wichteln weitergeht, was für alle anderen Episoden bewichtelt wurden. Und hoffen, dass alle Spaß hatten. Und dank natürlich auch den Organisatoren vom Pottwichtel, dass sie das alles auf die Beine gestellt haben. Und freuen uns schon aufs nächste Jahr. Ja, ich bin froh, dass es dieses Jahr mal wieder zustande gekommen ist. Dass wir auch mal wirklich dran teilnehmen konnten. Dann tschüss. Ciao. Servus. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.